Wenn sie sich als wilde Wellen uns aus Grimm entgegenstellen, steh uns deine Hände wilde Wellen uns aus Grimm entgegenstellen, steh uns deine Hände bei, steh uns deine Hände bei, steh uns deine frei, sind wir vor den Feinden frei. Bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Gott, bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Gott, bei deinem starken sind wir vor den Feinden frei, sind wir.